Herein. Herr Direktor. Was ist denn, Bernhard? Ich habe jetzt gleich eine Gruppenführung. Ich wollte Sie nur um einen Passierschein für die geschlossene Zone bitten. Sie wollen in ein Eingeborenenreservat fahren? Nur als Alpha Plus hat man ein Anrecht auf eine solche Reise. Aber Herr Direktor, ich bin ein Alpha Plus. Ach ja, natürlich. Man glaubt es kaum. Nun, ich hoffe, Sie sind sich dieses Privilegs bewusst. Natürlich, Herr Direktor. Die Beobachtung der Wilden ist für mich als Psychologen von großem wissenschaftlichen Interesse. So ist es das, ja. Mir sind Dinge über Sie zu Ohren gekommen, die mir äußerst missfallen haben, Bernhard. Aber Herr Direktor... Sollte es erneut Anlass zu klagen über Ihr Benehmen geben? Herr Direktor, die Studenten erwarten Sie. Ich komme, Lenina. Sehen Sie, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Holen Sie sich den Passierschein nächste Woche bei mir ab, ja? Hm. Lenina. Ach, hallo Bernhard. Schöne neue Welt. Nach dem gleichnamigen Roman von Aldous Huxley. Hörspielbearbeitung Regina Arem. Teil 1. Das hier, meine jungen Freunde, ist die Befruchtungsstation. Die ausgereiften Eier werden den Ovarien entnommen und in eine lauwarme Brühe voll freischwimmender Spermatozoen getaucht. Mindestgehalt 100.000 pro Kubikzentimeter. Nach 10 Minuten kann man von einer erfolgreichen Befruchtungsrate von 99% ausgehen. Die befruchteten Eier kommen dann in Reagenzgläser, wo sich der eine Teil ungestört weiterentwickeln kann. Das sind die künftigen Alphas und Betas. Die künftigen Gammas, Deltas und Epsilons werden schon nach 36 Stunden wieder herausgenommen und dem Bokanowski-Verfahren unterzogen. Das Bokanowski-Verfahren besteht im Wesentlichen aus einer Reihe von Unterbrechungen des Entwicklungsverlaufs. Mittels Röntgenbestrahlung, Kälteschocks und Alkoholzufuhr hemmen wir das normale Wachstum. Das Ei seinerseits reagiert darauf mit Knospung. Das Bokanowski-Verfahren ist eine der Hauptstützen unserer Gesellschaft. So ist es möglich, aus einem einzigen befruchteten Ei 8 bis maximal 96 Embryos zu erzeugen. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Natur, nicht wahr? Ein einziges bokanovisiertes Ei liefert die Belegschaft für eine ganze Fabrik. Massenproduktion, endlich auch in der Herstellung von Menschen. Der Direktor der Fertilisations- und Konditionierungszentrale London Nord reibt sich triumphierend die Hände. Wie alt mag er sein? 30? 50? 55? In diesem Jahr 632 nach Ford fällt es niemanden ein, diese Frage zu stellen. Wollen Sie uns nun bitte in den Füllsaal folgen, wo die Embryonen in Flaschen umgefüllt werden. Danach geht es dann weiter in die Embryonenstation im Nebengebäude. Hier, kommen Sie. Danke. Hier sehen Sie nun die gerade in Ihre Flaschen gezogenen Embryos. Flasche um Flasche. Hunderte, Tausende, allein in dieser Zentrale. Was Sie nicht wahrnehmen, die Flaschen stehen auf Förderbändern, die sich kaum merklich durch den Raum bzw. die Stockwerke bewegen. Lenina, können Sie uns die genauen Zahlen nennen? Sehr gern. Das Band bewegt sich mit 33 1/3 Zentimeter Stundengeschwindigkeit. 267 Tage lang, 8 Meter täglich, 2136 Meter insgesamt. Ein ganzer Umlauf hier unten in Parterre, einer im ersten Stock, ein weiterer auf dem zweiten. Und am 267. Morgen erblicken Sie im dritten Stock das Licht des Entkorkungszimmers, treten sozusagen ins selbstständige Dasein. In der Zwischenzeit aber verstehen wir allerlei mit Ihnen anzustellen. Oh, allerlei, nicht wahr, Lenina? Neben der Zufuhr aller lebensnotwendigen Stoffe prädestinieren und konditionieren wir sie auch. Wenn wir unsere Kleinlinge entkorken, haben sie bereits einen festen Platz in der Gesellschaft. Als Alphas oder Epsilons, als künftige Kanalreiniger oder künftige Konditionierungszentrumsdirektoren. Ganz recht, Lenina, ganz recht. Hier zum Beispiel, bei dieser Charge von Delta-Minus-Embryonen auf Förderband 12. Genau bei 320 Metern wird die Blutsurrogatpumpe während der nächsten 5 Meter heruntergefahren. Verringerung der Umdrehungsgeschwindigkeit. Das Blutsurrogat zirkuliert langsamer und fließt daher in längeren Abständen durch die Lunge. Führt also dem Embryo weniger Sauerstoff zu. Es geht nichts über Sauerstoffverknappung, wenn man ein Embryo unter Durchschnitt halten will. Die Zeit, Herr Direktor. Ach, 3:10 schon. Keine Zeit mehr für weitere Erläuterungen, meine jungen Freunde. Wir müssen hinauf in die Pflegesäle, bevor die Kinder aus ihrem Mittagsschlaf erwachen. Kommen Sie. Hier. Die Besuchergruppe tritt in das Dämmerlicht eines Schlafsaals, an dessen Fenstern die Jalousien herabgelassen sind. 80 Gitterbettchen stehen in einer Reihe an der Wand. Eine Pflegerin erhebt sich bei ihrem Eintritt und kommt auf sie zu. Der Herr Direktor. Entzückend. Ganz entzückend. Langsam schreiten die Studenten die Reihe der Bettchen ab. Rosig und schlafgelöst liegen 80 kleine Mädchen und Jungen ruhig atmend da. Unter jedem Kissen hört man das Flüstern einer Stimme. Welche Lektion ist heute Nachmittag an der Reihe, Fanny? Wir sind jetzt bei Elementarregeln des Kastenbewusstseins. Elementarregeln des Kastenbewusstseins, sagt sie. Das wollen wir nämlich lauter hören. Fanny, stellen Sie den Lautsprecher etwas lauter. Kammers sind alle dumm. Sie tragen alle grün. Und Delta-Kinder tragen Khaki. Nein, ich mag nicht mit Delta-Kindern spielen. Und Epsilons sind noch schlimmer. Sie sind zu dumm zum Lesen und Schreiben. Ja. Außerdem tragen sie schwarz. Und das ist eine abscheuliche Farbe. Oh, wie bin ich froh, dass ich ein Better bin. Oh, wie bin ich froh, dass ich ein Better bin. Das reicht. Bis Sie aufwachen, werden Sie es jetzt noch 40 bis 50 Mal wiederholt bekommen. Dann Donnerstag und Samstag wieder. 120 Wiederholungen, dreimal in der Woche, 30 Monate lang. Immer und immer wieder. Bis schließlich der Geist des Kindes aus lauter solchen Einflüsterungen besteht. Und nicht nur der des Kindes, sondern auch des Erwachsenen. Ein Leben lang. Draußen im Garten ist Spielstunde. 600 bis 700 kleine Jungen und Mädchen tollen nackt in der Junisonne auf dem Rasen. Spielen Ball oder kauern still zu zweien oder dreien unter den duftenden Sträuchern. Die Rosen blühen, die Vögel zwitschern und die Luft vibriert einschläfernd vom Summen der Bienen und Hubschrauber. Entzückend, ganz entzückend. Auch wenn es heute schwer vorstellbar ist, Es gab eine Zeit, da hatte jedes Kind Eltern. Sie wissen, was das ist. Die Menschen damals, sie pflegten ihre Kinder auszutragen. Sehr richtig. Und wenn sie entkorkt wurden? Geboren wurden? Ja, dann waren sie die Eltern. Mhm. Nicht die Babys natürlich, die Erzeuger meine ich. Ich weiß. Diese Dinge sind peinlich. Die meisten Dinge in der Vergangenheit sind peinlich. Es gab also Eltern, man nannte sie Vater und Mutter. Und es gab Dinge wie Monogamie und Leidenschaft, Alter und Krankheit, Armut und Einsamkeit. Kein Wunder, dass diese geplagten Geschöpfe der vormodernen Zeit verrückt und todunglücklich waren. Wen nimmst du heute Abend, Lenina? Du, der neue Fühlfilm im Alhambra soll großartig sein. Ach ja? Es kommt eine Vereinigungsszene auf einem Bärenfell darin vor. Einfach wundervoll, sagen die Leute. Man spürt jedes einzelne Bärenhaar. Unglaubliche Fühleffekte. Ja, den Film will ich mir unbedingt mit Henry anschauen. Henry schon wieder? Willst du damit sagen, dass du noch immer Henry Foster nimmst? Aber ich nehme ihn doch erst seit 4 Monaten. Erst 4 Monate? Großartig. Und nicht genug damit? Während der ganzen Zeit hast du keinem anderen zur Verfügung gestanden, nehme ich an? Nein, keinem anderen. Oh, also im Ernst. Ich denke, du solltest vorsichtiger sein. Es ist ziemlich ungehörig, so lange ein und denselben Mann zu nehmen. Fanny, wenn ich ehrlich bin, bin ich seit einiger Zeit nicht mehr so erpicht darauf, promiskuitiv zu sein. Man hat auch manchmal solche Anwandlungen. Geht dir das nicht auch so? Dann muss man sich eben ein bisschen bemühen. Du weißt doch, wie es ist. Jeder gehört jedem. Ich gehe jetzt duschen. Sag mal, Henry, wie ist eigentlich Lenina Crown? Lenina Crown? Die Assistentin vom Direktor. Ach, ein Prachtmädel. Fabelhaft pneumatisch. Wundert mich, dass du sie noch nicht genommen hast, Mark. Ja, ist mir selbst unverständlich. Bernhard Marx geht hinter den beiden Männern den Gang hinunter. Sein Gesicht wird blass vor Wut. Ich kann dir nur den guten Rat geben. Probier sie mal. Beim nächsten Mal bestimmt. Also von mir aus herzlich gern. Jeder gehört jedem, ist doch diese klar. Diese Idioten. Jeder gehört jedem. Schlafschulweisheiten. 100-mal pro Nacht. 3-mal pro Woche. 4 Jahre lang. Das ergibt 62.400 Wiederholungen. Oh, fort, wie ich sie verachte. Kennst du eigentlich Bernhard Marx? Oh, hast du etwa die Absicht? Warum denn nicht? Er hat mich eingeladen, mit ihm eines der wilden Reservate zu besuchen. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal ein Reservat zu besichtigen. Boah, aber sein schlechter Ruf. Was kümmert mich sein schlechter Ruf? Er ist ein Alpha Plus. Man sagt, er vermeidet gesellschaftliche Freizeitbetätigung. Die Leute reden viel. Und er verbringt die meiste Zeit nur mit sich allein. Mit mir wird er nicht allein sein. Warum sind nur alle Leute so eklig zu ihm? Boah, außerdem ist er ziemlich hässlich und so klein. Pff, mir gefällt er. Es heißt, man hätte seinem Blutsurrogat versehentlich Alkohol zugesetzt, als er in der Flasche war, weil man ihn für einen Gamma hielt. Was für ein Unsinn. Auf dem Helikopterlandeplatz auf der Dachterrasse kommt Lenina auf Bernhard zugelaufen. Lenina! Ich habe sie schon überall gesucht. Ich wollte mit Ihnen über unsere Reise in die geschlossene Zone sprechen. Heute war ich deswegen beim Direktor. Ich würde sehr gerne mit Ihnen im Juli für eine Woche dorthin fahren. Das heißt natürlich, wenn Sie mich noch haben wollen. Wollen wir das nicht lieber anderswo besprechen? Soll ich Sie ein Stück weit mit dem Helikopter mitnehmen? Nein, ich stehe heute Henry Foster zur Verfügung. Er wartet schon drüben in seinem Heli auf mich. Lenina! Oh, Sie tun ja gerade so, als hätte ich etwas Unanständiges gesagt. Ich meine, hier sind so viele Leute. Sie sind drollig. Lassen Sie es mich wenigstens eine Woche vorher wissen, ja? Was? Unsere Reise. Natürlich. Lenina, wie schön. Das Wetter? Ja, wunderschön. Einfach großartig für Hindernisgolf. Deshalb muss ich jetzt auch schnell weg. Henry hasst es, wenn ich ihn warten lasse. Und sagen Sie mir Bescheid, wann es losgeht. Behaglich ausgestreckt auf den pneumatischen Sofas in Bernhards Wohnung lauschen Bernhard Marx und Helmholtz Watson dem allabendlichen Vortrag der Stimme der Vernunft. Die Einführung des ersten durch Fließbandarbeit hergestellten Automobils, des Ford T-Modells, wurde zum Ausgangspunkt der neuen Zeitrechnung gewählt. Die Menschheit stand vor der Wahl. Entweder so weitermachen wie bisher, was Selbstvernichtung bedeutet hätte, oder einen neuen Anfang wagen. Der neunjährige Krieg schließlich brachte die Entscheidung. Man etablierte einen Weltkontrollraum. Stell mal leiser. Aber wir sollen es uns doch anhören. Die künstliche Zeugung wurde als gäbe es da noch irgendwas, was du noch nicht weißt. Und die Methoden der neopavlovschen Reflexnormung und der Hypnopädie wurden eingeführt. Ich fahre mit Lenina Crown nächsten Monat in die geschlossene Zone. Ach ja. Und übermorgen sind wir miteinander verabredet. Seit ein, zwei Wochen stehe ich für keine Frau mehr zur Verfügung. Du kannst dir vorstellen, wie sie seitdem hinter mir her sind. Aber deine Verbindungsrate in den letzten Jahren war mehr als vorbildlich. Stimmt, ich hatte in 4 Jahren über 600 Frauen. Kein Wunder, bei deinem Aussehen. Jeder Zoll ein Alpha Plus eben. Ganz im Gegensatz zu mir. 8 Zentimeter unter dem Alpha Plus Normalmaß. Vielleicht ist ja doch etwas dran an dem Gerücht mit dem Alkohol im Blut Surrogat. Erhielten 2000 Biochemiker den Auftrag, ein ideales Rauschmittel zu erzeugen. Soma. Euphorisierend, narkotisierend, angenehme Halluzinationen weg. Kurz, alle Vorzüge von Religion und Alkohol zusammen. Auch meine sonstigen Freizeitbetätigungen sind vollkommen abgeflaut. Dabei bist du doch der Champion im Rolltreppen-Squash. Ja, ich weiß. Und mein Vereinigungskollektiv will mich die ganze Zeit schon zum Vorsitzenden machen. Siehst du. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles, Sex, Sport, soziales Engagement, nur so billiger Ersatz sind. Ja, du sagst es. Für, ja, für was eigentlich? Irgendwie habe ich das Gefühl, in mir steckt eine Kraft, von der ich bis jetzt noch gar nichts wusste. Und die nur darauf wartet, endlich rausgelassen zu werden. Ach, wenn es nur eine andere Art zu schreiben gäbe. Oder anderes, worüber man schreiben könnte. Ich habe das Gefühl, dass das, was wirklich wichtig ist, bis jetzt überhaupt noch niemand gesagt hat. Das ist richtig gefährlich, Helmholtz. Ich glaube, wir müssen vorsichtiger sein. Der Direktor hat mir gegenüber schon so Andeutungen gemacht. Ach ja? Ja, ich glaube, ich drehe jetzt wieder lauter. Er freut sich seiner sexuellen Triebe, ganz gleich, ob man nun jung oder alt ist. Und wenn sich tatsächlich einmal ein Abgrund auftun sollte in den ununterbrochenen Abläufen des Zeitvertreibs, ist immer Soma zur Hand. Das unübertreffliche, köstliche Soma. Der Turm der Vereinigung ist ein 70 Stockwerke hohes Gebäude, das auf jedem Stockwerk je 100 Räume für die Andachten der Vereinigungskollektive beherbergt. 7000 insgesamt. Jeden Donnerstagabend steht eine Vereinigungsandacht auf Bernhards Stundenplan. Eilig durchquert er die große Halle im Erdgeschoss, in der die Vortagsfeiern und Massenvereinigungsandachten stattfinden, und fährt in den 32. Stock hinauf. Vor Zimmer 3210 zögert er einen Augenblick. Dann öffnet er die Tür und tritt ein. 12:01 Du kommst zu spät. Schuldbewusst schiebt sich Bernhard auf den nächstgelegenen freien Platz. Wir haben schon angefangen. 12:01 Trinkt den heiligen Soma-Trank. Wir trinken den heiligen Soma-Trank. Wir trinken den heiligen Soma-Trank. Wir trinken den heiligen Soma-Trank. Trinkt auf eure Auslöschung. Wir trinken auf unsere Auslöschung. Wir trinken auf unsere Auslöschung. Wir trinken auf unsere Auslöschung. Wir trinken auf unsere Auslöschung. Wir trinken auf unsere Auslöschung. Komm, größeres Wesen, vereinige uns. Vereinige uns. Vereinige uns. Vereinige uns. Vereinige uns. Vereinige uns. Vereinige uns! Vereinige uns! Vereinige uns! Vereinige uns! War's nicht wieder herrlich? War's nicht einfach fantastisch? Ja, ich fand es auch fantastisch. Bernhard sieht Joanna nicht an. Er hat sich den Umarmungen der anderen hingegeben und sie erwidert. Bei mir ist nichts gekommen, kein größeres Wesen. Und ich habe auch nichts gespürt. Es hat wieder nicht geklappt. Er fühlt sich genauso allein und getrennt von allen wie zuvor. Ja. Mehr noch. Durch seine Heuchelei fühlt er sich so isoliert wie noch nie in seinem Leben. Lenina überredet Bernhard, zum Semi-Demi-Finale der Schwergewichtsringerinnen nach Amsterdam zu fliegen. Beim Rückflug schaltet er mitten über dem Kanal den Bugpropeller aus und begibt sich in einen Schwebeflug nur 100 Fuß über dem Meer. Schau mal. Was soll es da zu schauen geben? Nur du und ich und das Meer und der Mond. Ich dachte, hier sind wir vielleicht mehr zusammen. Mehr zusammen als vorhin unter all den Menschen. Und selbst mehr als in meiner Wohnung. Ich verstehe dich nicht, Bernhard. Lass uns das Radio einschalten. Bitte, Lenina. Ich möchte mit dir zusammen in Ruhe das Meer anschauen. Das gibt mir das Gefühl, mehr ich zu sein. Nicht nur eine Zelle in einem Gesellschaftskörper. Nicht Teil eines großen Ganzen? Wie kannst du so etwas sagen? Jeder gehört doch jedem. Ja, ich weiß. Jeder gehört jedem und jeder an seinen Platz. Und ich bin froh, dass ich ein Alpha bin. Spürst du nicht auch manchmal, dass wir nur Sklaven unserer Konditionierung sind? Was sagst du nur für unmögliche Dinge, Bernhard? Wärst du nicht auch gerne frei? Aber ich bin frei. Frei, ein herrliches Leben zu führen. Heute haben wir alle viel Spaß. Ja, heute haben wir alle viel Spaß. Altersstufe 5 bis 8,5, zweimal wöchentlich. 2000 Wiederholungen pro Nacht. Warum nimmst du nicht einfach etwas Soma, wenn dir dauernd so schreckliche Gedanken kommen? Nein, danke. Ich bin lieber ich selbst, egal wie unglücklich. Nicht jemand anderer. Nimm Soma im Glas und du hast Riesenspaß. Hause. Und? Wie war dein Ausflug mit Bernhard Marx? Ich weiß nicht. Er ist irgendwie anders. Er sagt so seltsame Dinge. Zum Beispiel? Dass es ihm lieber gewesen wäre, wir hätten uns nicht gleich bei der ersten Verabredung genommen. Was? Er hätte es besser gefunden, wenn wir unsere Triebe etwas gezügelt hätten. Und vielleicht stärkere Gefühle füreinander zu bekommen. Leidenschaftliche. Das ist unglaublich. Geradezu abartig. Habe ich es dir nicht gesagt? Alkohol im Blutsurrogat. Ja, vielleicht. Aber ich werde trotzdem mit ihm ins Reservat fahren. Hier, bitte, Herr Direktor. Ach, Lenina. Ich habe gerade diesen Passierschein für Bernhard Marx ausgefüllt. Er will Sie als Begleitung mit in die geschlossene Zone nehmen. Ich dachte, das könnte interessant sein. In welches wilden Reservat soll es denn gehen? New Mexico, Herr Direktor. Ach, tatsächlich? Da war ich auch schon mal. Es ist vielleicht 20 Jahre her. Wissen Sie, ich hatte damals auch ein Mädchen dabei. Sie war eine Beta Plus und pneumatisch. Ganz außerordentlich pneumatisch. Daran erinnere ich mich noch. An einem unserer letzten Urlaubstage machten wir einen Ausflug in die Berge. Es war so heiß und drückend, dass ich nach dem Picknick für einen Moment eingeschlafen bin. Als ich aufwachte, war sie verschwunden. Obwohl ich sofort einige Suchtrupps losschickte, wurde sie nie gefunden. Wahrscheinlich ist sie in eine Schlucht gestürzt oder wurde von einem wilden Tier gefressen. Das muss ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein, Herr Direktor. Ja, ehrlich gesagt, diese Vorstellung geht mir heute noch manchmal nach. Nicht, dass mein Verhältnis zu diesem Mädchen unmoralisch gewesen wäre, also irgendwie emotional oder leidenschaftlich. Nein, nein, nein. Zwischen uns war alles ganz normal und gesund. Natürlich, Herr Direktor. Ich weiß wirklich nicht, warum ich Sie mit dieser belanglosen Anekdote gelangweilt habe. Und Lenina, sehen Sie sich vor, dieser Marx ist schon mehrmals wegen seines unorthodoxen Verhaltens aufgefallen. Sollte es in Zukunft erneut Klagen über sein Benehmen geben, trage ich mich mit dem Gedanken, ihn in ein Subcenter zu versetzen. Oh, mein Wort. Aber ich will Ihnen natürlich den Spaß nicht verderben. Fahren Sie nur und führen Sie sich vor Augen, wie weit uns der Fortschritt von diesem bedauernswerten Ursprungszustand dort entfernt hat. Der Flug mit der Blue Pacific Rocket verläuft planmäßig. Nach 4,5 Stunden Fahrt landen Bernhard und Lenina am frühen Abend in Santa Fe. Am nächsten Morgen geht es weiter mit dem Hubschrauber-Shuttle ins Reservat. Das gesamte Areal umfasst etwa 560.000 Quadratkilometer und ist von einem 5.000 Kilometer langen Hochspannungszaun umgeben. Mit einer Spannung von 60.000 Volt bedeutet das Berühren dieses Zaunes den sofortigen Tod. Ja, wie Sie zweifellos wissen, pflanzen sich die Eingeborenen hier noch auf die altertümliche Weise fort. Sie werden geboren. Die Menschen leben in Familien. Davon haben Sie sicher auch schon gehört. Sprechen ausgestorbene Sprachen, praktizieren religiösen Aberglauben und sind von ansteckenden Krankheiten ebenso wie von wilden Tieren bedroht. Das heißt, sie leben und sterben, wie sie es seit Tausenden von Jahren gewohnt sind. Der Flug nach Malpais dauert eine halbe Stunde. Schon von Weitem sehen sie das Dorf. Wie lose gestapelte bunte Würfel ziehen sich die Hütten und Häuser den Tafelberg hinauf. Etwas abseits davon liegt die Urwaldstation. Noch Fragen? Ach ja, der Besuch des Reservats ist für Sie natürlich absolut ungefährlich. Die Eingeborenen sind vollkommen zahm. Der konditionierende Einsatz von Gasbomben hat sie gelehrt, sich Fremden gegenüber nur noch auf Aufforderung und absolut respektvoll zu nähern. Seien Sie unbesorgt. Unter der Führung unseres erfahrenen Halbblut-Scouts werden Sie den Besuch des Reservats in angenehmer Erinnerung behalten. Musik. Nach dem Mittagessen holt sie der Scout für den geplanten Ausflug ab. Sie haben Glück. Heute Nachmittag findet im Dorf eine Zeremonie statt, die für Sie vielleicht von Interesse sein könnte. Der Weg führt über einen sehr steilen Pfad am Rand des Dorfes den Tafelberg hinauf. Die Gassen, die sie passieren, bieten einen verstörenden Anblick. Überall Abfälle, streunende Hunde, Schwärme von Fliegen. Wie können Sie bloß so leben? Schau nur. Was ist mit ihm? Mit schlurfenden Schritten kommt ihnen ein bis auf die Knochen abgezerrter Indianer entgegen. Dünne weiße Haarsträhnen umwehen sein tief zerklüftetes Gesicht. Was ist mit ihm? Nun, er ist einfach nur alt. Alt? Ja. Der Direktor ist alt. Viele unserer Kollegen sind alt. Aber doch nicht so. Weil wir es uns nicht gestatten. Weil wir Mittel und Wege gefunden haben, den natürlichen Alterungsprozess sehr lange hinauszuzögern. Auf diese Weise bleiben wir mehr oder weniger jung, bis wir 60 sind. Und dann zack, dann ist es vorbei. Aber das ist ja furchtbar. Grässlich. Wir hätten nicht hierher kommen dürfen. Was hast du? Oh, Ford, ich finde meine Soma-Tabletten nicht. Ich muss sie im Hotel liegen gelassen haben. Dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als sich dem Schrecken dieser Welt einmal ungeschützt zu stellen. Die Schrecken folgen Schlag auf Schlag. Zwei stillende junge Mütter vor ihren Häusern. Eine alte, verkrüppelte Frau ohne Zähne. Eine tote Katze im Abfall. Ganz zu schweigen von dem ekelerregenden Gestank, der aus allen Hausöffnungen dringt. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Es ist schrecklich. Einen Moment noch, Miss Brown. Gleich haben wir den Aussichtsplatz erreicht. Der Scout deutet auf eine steile Treppe, die an ihrem oberen Ende auf einen weiten, abgezäunten Platz hinausführt. Das ist die Besucherterrasse. Von hier aus können Sie die ganze Zeremonie verfolgen, ohne dass Ihnen jemand zu nahe kommt. Erschöpft lässt sich Lenina auf einen der bereitgestellten Stühle nieder. Mr. Scout! Hier sind wir sicher. Vollkommen. Dann laufen Sie bitte zur Station und holen mir meine Soma-Tabletten. Ich weiß nicht, wie ich sonst den Weg zurück ins Hotel schaffen soll. So etwas Schreckliches habe ich noch nie gesehen. Nachdem das Gamma-Halbblut gegangen ist, lässt sich Bernhard auf den Stuhl neben Lenina nieder. Von dort, wo sie sitzen, haben sie einen guten Blick auf den Dorfplatz. Auf dem sich nun zahllose Indianer drängen. Unter dem anschwellenden Klang der Trommeln beginnen sie stampfend und singend im Kreis zu tanzen. Trommeln. Das erinnert mich an niedrigkastige Vereinigungsfeiern. Was dann kommt, ist aber auch für Bernhard gänzlich neu. Ein junger Mann in einem Lendenschurz betritt den Kreis der Tanzenden. In der Hand hält er eine Peitsche aus geflochtenem Leder. Während der Gesang um ihn weiter anschwebt, hebt der junge Mann die Peitsche und lässt sie pfeifend auf seinen Rücken klatschen. Angefeuert vom Singen und Stampfen der Tänzer, wiederholt er diesen Vorgang so oft, bis er blutüberströmt zusammenbricht. Was tun die Leute denn da? Ich weiß es auch nicht. Aufhören! Lenina hat die Augen geschlossen und atmet schwer. In diesem Moment werden Schritte hinter ihnen hörbar. Seid gegrüßt, Fremde! Bernhard fährt herum. Vor ihm steht ein hochgewachsener junger Mann mit strohblonden, geflochtenen Zöpfen. Seine Tracht ist zwar indianisch, aber seine Augen sind strahlend blau. Ihr seid zivilisiert, nicht wahr? Ihr kommt aus der anderen Welt, außerhalb des Reservats, nicht wahr? Ja. Aber wer bist du? Ein Unglückseliger. Es ist uns nicht erlaubt, uns euch zu nähern, aber die Gunst der Stunde nutzend. Neugierig geworden, dreht sich nun auch Lenina zu dem jungen Mann um und ist aufgrund seiner Schönheit begeistert. Aber Sie sehen ja ganz anders aus als all die anderen hier. Das Blut schießt dem jungen Mann ins Gesicht. Er schlägt verlegen seine Augen nieder. Es scheint ihm, als habe er zum ersten Mal in seinem Leben ein so schönes und freundliches Wesen gesehen. Noch dazu genauso hellhäutig wie er selbst. Wer um alles in der Welt bist du? Du siehst tatsächlich nicht aus wie ein Eingeborener. Wie sollte ich? Meine Mutter ist doch aus der anderen Welt. Vor langer Zeit, noch vor meiner Geburt, ist sie mit meinem Vater hierher gekommen. Dein Vater? Den habe ich nie gesehen. Er ist ohne meine Mutter in die andere Welt zurückgeflogen. Und deine Mutter lebt noch? Natürlich. Soll ich euch zu ihr führen? Oh, sie wäre glücklich, mit jemandem aus der anderen Welt zu sprechen. Nein! Lassen Sie das! Der Scout ist zurückgekehrt. Als er den jungen Mann mit den Besuchern ins Gespräch vertieft findet, hat er seine Peitsche aus dem Gurt genommen, um ihn zu vertreiben. Es ist den Wilden nicht erlaubt. Ich weiß. Trotzdem möchten wir die Heimstatt dieses jungen Mannes besichtigen. Das ist, Mr. Marx, im Besichtigungsprogramm nicht vorgesehen. Mag sein. Aber ich bin als Forscher hier und aus wissenschaftlichen Gründen muss ich auf diesen Besuch bestehen. Verunsichert durch die klaren Anweisungen eines Höherkastigen, gibt der Scout widerstrebend nach. Der junge Wilde übernimmt die Führung der Gruppe und geleitet sie zu einer kleinen Hütte am Rande des Dorfes. Treten Sie ein. Linda? Ich komme! Oh, John, wen hast du mir denn da mitgebracht? Fremde aus der anderen Welt. Oh, fort! Die alte Frau stürzt sich auf Lenina und umarmt sie überschwänglich. So vielen Jahren. Oh, wie ich mich freue, endlich wieder ein zivilisiertes Gesicht zu sehen. Und zivilisierte Kleidung. Oh, diese allerliebsten Kurzsamt-Shorts. Und dieser wunderschöne Verhütungsgurt aus grünem Marokkan. Nur mit Not kann sich Lenina aus der Umklammerung der Frau freimachen. Auch ich hatte mal so ein hübsches Bandelier. Nicht, dass es mir was genützt hätte. John hat Ihnen sicher schon alles erzählt, dass er mein Kind ist. So ekelhaft, ich weiß, wie ich mich dafür schäme. Auch nach so vielen Jahren noch. Aber es ist nicht meine Schuld, ich schwöre es. Ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Aber wie sind Sie überhaupt hierher gekommen? Genau wie Sie. Ich habe einen Alpha Plus in den Ferien hierher begleitet. Bei einem Ausflug in die Berge habe ich mich verirrt und bin in eine Schlucht gestürzt, wo ich mich schwer am Kopf verletzte. Ein paar Tage später wurde ich dort von Jägern gefunden, die mich ins Dorf brachten. Die Eingeborenen nahmen sich meiner an und pflegten mich über Monate wieder gesund. Kurz darauf wurde John geboren. Und das Kind, Ihr Sohn, das war der Grund, warum Sie nicht zurück konnten? Ja, natürlich. Wie hätte ich denn? Was blieb mir anderes übrig, als hier zu bleiben? Aber trotz allem, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. John, das Kind, mein Kind, er war trotz allem auch ein großer Trost. Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn gemacht hätte. Hier, nehmen Sie das. Ein Taschentuch nach so vielen Jahren. Und John? Natürlich fehlt ihm jede frühkindliche Konditionierung. Ich konnte nicht verhindern, dass die Indianer ihn beeinflussten. Mehr als mir lieb war. Ich habe versucht, was ich konnte, um ihm das zivilisierte Leben beizubringen. Aber das war ja eigentlich nicht meine Aufgabe. Darauf war ich ja gar nicht vorbereitet. Ich war doch nur eine Beta, die in einer Fertilisationsstation gearbeitet hat. Da war so vieles, was ich nicht wusste. Draußen im Staub und im Müll gehen Bernhard und John auf und ab. Unbehaglich sitzt der Scout in der Nähe und beobachtet die Szene. Auf vieles hatte Linda keine Antworten. Ja, das stimmt. Wer hat die Welt gemacht? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Aber sie hat mir das Lesen beigebracht. In dem Koffer, in dem sie ihre Habseligkeiten aus der anderen Welt aufhob, war auch ein schmales Buch. Es hieß »Die chemische und bakteriologische Konditionierung des Embryo«. Praktische Anleitung für Beta-Embryonen-Magazin-Fachkräfte. Mit diesem Buch hat Linda mir das Lesen beigebracht. Ich konnte lesen. Und die Indianer nicht. Sie wussten nicht einmal, was das war. Das half mir, wenn die anderen Jungen im Dorf wieder mal ihre schlimmen Lieder über mich sangen oder mich mit Steinen bewarfen, weil ich anders war als sie. Dann, es war um meinen 15. Geburtstag herum, kam einer der alten Männer zu mir und gab mir ein anderes Buch. Er hatte es in einer alten Truhe, in einer Höhle gefunden, wo es seit hunderten Jahren gelegen haben muss. Das Buch war dick und sah sehr alt aus und hatte einen schweren Einband aus Leder. William Shakespeare. Sämtliche Werke stand darauf. Welch Meisterwerk ist doch der Mensch? Wie groß an Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten, im Tun wie gleich einem Engel, im Begreifen wie gleich einem Gott. Und dies über alles sei dir selber treu. Und daraus folgt, so wie die Nacht dem Tage, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen. Die fremdartigen Worte rollten durch meinen Kopf. Gerollten wie sprechender Donner, wie die Trommeln bei den Sommertänzen, wie die Gesänge der Frauen, wenn sie das Maislied sangen, wie die Zaubersprüche der alten Männer. Herrlich und noch besser als alles, was ich jemals gehört hatte. Denn die Worte sprachen zu mir, wie noch nie jemand zu mir gesprochen hatte. Wunderbar und nur halb verständlich, aber zu mir. Zu mir. Alles, was mir in meinem Leben angetan worden war, verblasste. Und gegen alles, was mir noch angetan wurde, war ich von nun an gerüstet. Ich hatte die Worte. Worte wie Trommeln, Gesänge und Zaubersprüche zugleich. Dort, auf der Hochebene des Tafelbergs, im fahlen Licht des Mondes, begann ich, Gott und Raum und Zeit zu verstehen. Allein. Immer allein. Ich auch. Furchtbar allein. Aber wie das? Linda hat mir erzählt, in der anderen Welt ist niemand allein. Niemals. Ja, das ist ja vielleicht das Problem. Problem? Ja. Linda sagt, man kann fliegen in der anderen Welt. Es gibt keine Krankheiten dort. Und niemand ist mehr traurig. Ja, gewiss. Aber... Ist es doch wirklich so wunderbar, wie Linda es mir erzählt hat? Bitte, sagen Sie es mir. Ich muss es wissen. Nun, John, würde es dir gefallen, sich das alles mit eigenen Augen anzuschauen? Wie das? Ja. Was wollen Sie mir bedeuten? Du kommst mit uns. Sie wollen uns mitnehmen in die andere Welt? Uns? Du meinst Linda auch? Ich könnte sie niemals hier allein zurücklassen. Nun, ich müsste mich natürlich erst um eine Genehmigung bemühen. Und was ist mit ihr? Sind Sie mit ihr vermählt? Ich muss das wissen. Wie bitte? Vermählt. Bei Kikiames Hochzeit sagten die Indianer, es ist besiegelt. Sie wissen schon, was das heißt. Für immer. Oh, fort. Natürlich nicht. Dann ist es gut. So gut. Oh, schöne neue Welt, die solche Wesen trägt. Es ist schon nach Mitternacht, als Lenina und Bernhard zur Urwaldstation zurückkehren. Ich weiß, wer sein Vater ist. Was? Es ist der Direktor. Unser DCC? Das ist unmöglich. Kurz vor meiner Abreise hat er mir erzählt, dass er auch schon mal in Malpais war. Und dass er hier bei einem Ausflug in den Bergen seine Begleiterin, eine Beta Plus, verloren hat. Ich glaube, es würde ihn beruhigen, wenn er wüsste, dass sie noch lebt. Glaubst du, es würde ihn auch beruhigen, wenn er wüsste, dass er einen Sohn hat? Oh, Ford. Es wäre entsetzlich für ihn. Nach diesem Tag der Schrecken und Abenteuer verabreicht sich Lenina 6,5 Gramm Soma. Genug für einen 16 Stunden währenden Kompletturlaub. Sie legt sich ins Bett und ist innerhalb weniger Minuten in das Reich ihrer lunaren Träume entschwunden. Ein hochgewachsener, muskulöser, blond gelockter, blauäugiger junger Mann spielt darin eine nicht unwesentliche Rolle. Bernhard hingegen liegt grübelnd mit weit aufgerissenen Augen im Dunkeln. Er hat bei der Rückkehr eine Notiz vorgefunden, die ihn beunruhigt. Helmholtz hatte in seiner Abwesenheit angerufen und um einen Rückruf gebeten. Beim ersten Morgengrauen verlässt Bernhard den Bungalow und geht hinüber zum Haupthaus, von wo er eine Verbindung zu Helmholtz herstellen lässt. Bernhard? Ich sollte dich zurückrufen. Nun, er hat seine Drohung wahrgemacht. Der Direktor? Welche Drohung? Dass er mich strafversetzen will? Ja, nach Island. Das hat er gestern Abend im engeren Führungskreis verkündet. Hat er einen Grund genannt? Ketzerische Ansichten. Aber vielleicht ärgert er sich auch einfach, dass du ausgerechnet Lenina mitgenommen hast. Er werde ein Exempel statuieren, hat er gesagt. Du sollst dich gleich nach deiner Rückkehr um 15 Uhr auf der Empore der Befruchtungsstation einfinden. Eine öffentliche Aburteilung also. Schaut ganz danach aus. Ah! Umso besser! Was? Ich wollte es diskret machen, aber nun mache ich es auch öffentlich. Eine öffentliche Aburteilung. Wovon redest du? Helmholtz, du musst für mich eine Verbindung mit Morgana Mond herstellen. Und zwar heute noch. Bernhard, du weißt, dass das selbst für mich... Ich muss mit ihr sprechen, Helmholtz. Unverzüglich. Aus Angst, die Fremden würden ihn alleine zurücklassen, schleicht John lautlos an den Wachen vorbei auf das Gelände der Urwaldstation. Er läuft von Bungalow zu Bungalow und späht vorsichtig durch die Fenster. Das Herz schlägt ihm bis zum Halse, als er in Bungalow Nummer 7 einen hellgrünen Koffer mit den Initialen LC auf dem Boden liegen sieht. Lenina. Ach, Lenina. Vorsichtig dreht er den Knauf der Türe und einen Augenblick später ist er im Zimmer. Dort auf dem Bett liegt Lenina. unter halb zurückgeschlagenem Laken in einem einteiligen rosa Zip-Pyjama. Mit großer Vorsicht bewegt er sich durchs Zimmer und sinkt vor ihrem Bett auf die Knie. Unendlich behutsam streckt er seine Hand aus. Kaum einen Zentimeter vor Lelinas Fingern verharrt sie zitternd. Bin schwindlig. Vorerwartung wirbelt mich im Kreis. Die vorgestellte Wonne ist so süß, dass alle Sinne taumeln. Tatsächlich gelingt es Helmholtz, innerhalb von wenigen Stunden für Bernhard eine Verbindung ins Zentralbüro des Weltkontrollrats von Europa West herzustellen. Um 10.28 Uhr hat Bernhard den vierten persönlichen Assistenten in der Leitung. Um 10.44 Uhr spricht er bereits mit dem ersten persönlichen Assistenten. Und 7,5 Minuten später hat er die sonore Stimme von Morgana Mond selber im Ohr. Ich finde die Angelegenheit durchaus von hinlänglich wissenschaftlichem Interesse. Bringen Sie die beiden Individuen in die Hauptstadt. Eure Fortschaft wissen, dass ich dazu eine Spezialgenehmigung benötige. Die entsprechende Anweisung geht der Reservatsaufsicht in diesem Augenblick zu. Ich wünsche einen guten Morgen, Mr. Marx. Die Sonne steht schon hoch am Himmel, als Bernhard den völlig in sich versunkenen Wilden auf den Stufen vor dem Bungalow findet. John? Bernhard, ich bin euch gefolgt. Ich hatte Angst, ihr führet ohne mich. Es gibt gute Nachrichten, junger Freund. Ich habe soeben mit Ihrer Fortschaft selbst gesprochen. Es ist alles geregelt. Wir können unverzüglich abreisen. Zusammen? Oh, Bernhard, die andere Welt. Nichts anderes ist mein Sehnen. Dann wird sich endlich bewahrheiten, wovon ich ein Leben lang geträumt habe. Sie wissen doch noch, was Miranda sagt. Wer ist denn Miranda? Miranda. Aus der Sturm. Ein Wunder. Wie viele herrliche Geschöpfe hier. Wie schön die Menschheit ist. Oh, schöne neue Welt, die solche Wesen trägt. Oh, schöne neue Welt. Manchmal drückst du dich wirklich höchst merkwürdig aus. Und überhaupt... Vielleicht wartest du besser ab, bis du sie mit eigenen Augen gesehen hast. Die schöne neue Welt. Ja. Lassen Sie uns gleich aufbrechen. Schöne neue Welt. Nach dem gleichnamigen Roman von Aldous Huxley. Hörspielbearbeitung Regine Arem. Teil 1. Es sprachen Erzählerin Leslie Malton, Bernhard Lars Rudolph, Lenina Kathleen Gavlich, John Christopher Nell, Helmholtz Alexander Ratschun, Direktor Gerd Warmeling, Fanny Britta Steffenhagen, Linda Regina Lemnitz, Morgana Mond Elfriede Irral, Henry Forster Udo Schenk sowie Jan Dose, Effi Rapsilber, Jockel Tschirsch, Katharina Pütter, Adam Nüm, Katja Teichmann, Andreas Frakowiak, Rosario Bona und viele andere. Als Gast Irm Herrmann. Aus dem Englischen von Uda Stretling. Komposition Michael Rodach. Ton Peter Awa und Benjamin Ino. Assistenz Sarah Krüger. Regie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016.